Wenn so viele der Hippies nicht arbeiten wollen, so geschieht das nicht aus Faulheit. Diese Jungs und Mädchen können, wenn sie wollen, ununterbrochen und sehr intensiv arbeiten, sondern einfach, weil man fühlt, dass so viel dieser Arbeit, dieser Berufsarbeit, dieser erforderten Berufsarbeit parasitär ist, unnötig ist und zur Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen beiträgt. Ah, wer kommt denn da um die Ecke? Polizei. Hier ist jedenfalls Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Auch wir können uns dem magischen Jubiläum des Jahres 1968 nicht entziehen. Heute 5 Annäherungen an 1968 und die Zeit davor und danach. Zuerst verdeutlicht die Redaktion Sachzwang FM, dass das Programm der 68er bis heute nicht eingelöst wurde. In den ersten 30 Minuten. In der zweiten halben Stunde stellt Rainer Trampert dann klar, 50 Jahre sind nicht genug. 1968, ein Jahr, das keine Katastrophe war. Im dritten kurzen Beitrag zitiert Roger Behrens dann Henri Lefebvre, der vierte Beitrag ist etwas länger, obwohl er gekürzt ist, 40 Minuten, Michael Koltern pointiert darin den qualitativen Sprung vom Klassenkampf zur Kulturrevolution. Und schließlich zerbricht sich in den letzten 5 Minuten die Redaktion Sachzwang FM den Kopf darüber, wes Geisteskind die Jugend von heute sein mag. Die Sendung wird garniert mit handverlesener zeitgenössischer Musik. Ging eigentlich schon 1965 los, spätestens 1966. Um das Jahr 1965 begannen Jugendliche, sich massenhaft die Haare länger wachsen zu lassen. Ein Frevel in der biederen deutschen Wirtschaftswundergesellschaft. Und laute Musik zu hören. Kurz, sich zu verweigern. 1966 wurde die entsprechende, sehr nachdrückliche Ästhetik sogar irgendwie hegemonial. In Ton, Bild und Film. Das gesellschaftliche Spektakel schien sich gegen sich selbst zu kehren. 1966 erschien auch, 3 Jahre vor seinem viel zu frühen Tod, Theodor Adornos Hauptwerk Negative Dialektik. Eine in ihrer seismografischen Subtilität wie auch intellektuellen Schärfe bis heute kaum eingeholte Abrechnung mit der bestehenden Gesellschaft und vor allem ihrem ideologischen Selbstbild. ...1966 beginnt in China die große proletarische Kulturrevolution. Eine anarchistisch anmutende, sich selbst ermächtigende Eruption gigantischen Ausmaßes, die die Welt bis heute nicht gekannt hat und die aus verständlichen Gründen von interessierter Seite auf ein einziges großes Pogrom reduziert werden muss. Linksfaschistisch. Damit die Menschen nicht auf dumme Ideen kommen. Schüler rebellieren gegen ihre Lehrer und Eltern. Studentinnen gegen ihre Professoren. Arbeiter gegen ihre Chefs und Parteibonzen. und das im Multimillionenmaßstab. Und vor allem nicht nur symbolisch nach Art einer Mode. Hier geht es wirklich um die Wurst. Das verfolgen die 68er aus der Ferne und ergötzen sich daran. Kommunismus und Revolution, das ist nicht länger das gängige Klischee schnauzbärtiger Diktatoren mit glänzenden Stiefeln, autoritär, phraseologisch, dogmatischer Sprachverkümmerung und Zwangsarbeit. Es ist die neu erwachte Sehnsucht nach einer ganz anderen Welt, die nur dezidiert gegen die vorgefundene erkämpft, erstritten, errungen werden kann. Klar, dass Leute, die das höchstwahrscheinlich ein für alle Mal erkannt haben, schärfstens bekämpft und diskreditiert gehören. Ein Fall für Polizei und Verfassungsschutz. Zwanzig Jahre nach Hitler, 10 Jahre nach Stalin und McCarthy und dem, wofür sie standen, war die Welt endlich reif für etwas Neues. Für das erklärte Vorhaben, dem Lustprinzip auf den Thron zu verhelfen. Wie bei den aufbegehrenden chinesischen Genossen sollte das durchaus ernsthafte Resonieren und Streiten über die gesellschaftliche Form ab jetzt Vorrang genießen vor umtriebigem Alltagsgeschäft, monotoner Pflichterfüllung und Arbeitsroutine. Sei es des propperen Exportweltmeisters, sei es des sozialistischen Aufbaus. Man wollte sich tatsächlich des repressiven gesellschaftlichen Gehäuses ein für allemal entledigen. Ernesto Guevara lieferte dafür den passenden Schlachtruf, der allem unkenden Defätismus entgegenschleuderte: Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Ganz ähnlich hatte der gleichermaßen vergötzte chinesische Revolutionär in eigentümlicher Volksschuldialektik erklärt: Wenn der Feind uns bekämpft, dann ist das gut und nicht schlecht. Wenigstens seien nun die Fronten klar und man werde als Gefahr ernst genommen, anstatt sich possierlich mit Protest und symbolischen Aktionen zu begnügen. Nun ging es darum, den negatorischen Gehalt abgestandener und klischeehafter Begriffe wie Frieden, Liebe, Freiheit, Utopie, die längst jeder für sich reklamiert, mit scharfem Inhalt zu füllen und sie nicht länger der Kitschproduktion zu überlassen. Denn die Kultur- und Bewusstseinsindustrie will es so, dass wir mit 1968 nicht einen verhinderten gesellschaftlichen Umsturz assoziieren, sondern Blumenkränze, Peace-Zeichen und vor allem den VW-Bulli. Kurzum, es soll ein Fest der gut gelaunten Selbstgenügsamkeit gewesen sein. Wir werden immer mehr, wir haben erst angefangen, wir werden immer mehr. Mut zum Siegen! Die Fronten waren also klar. Mit solchen wie euch ist doch kein Staat zu machen. Ganz genau. In diesem Dialog steckt schon alles drin. Der Appell an die Vernunft, vielmehr an ein Zu-Kreuze-Kriechen, und die entschiedene Gegnerschaft zur derart repressiven Einladung, sich in Strukturen zu fügen, die man niemals selber erfunden hätte. War 50 Jahre zuvor noch ein erfolgreicher Revolutionär zu Felde gezogen gegen den Linksradikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus, Lenin, so agitierte man nun für den Linksradikalismus, Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des Kommunismus, Cohn Bendit. Die Idee war auch, nicht nur die politischen und ökonomischen Verhältnisse umzuwälzen, was ja die klassische alte Linke ohnehin angestrebt hatte, sondern darüber hinaus auch die Subjekte wörtlich ja die Unterworfenen, selbst gewissermaßen gegen den Strich zu bürsten, sie fortan in den Stand zu versetzen, keine Herrschaft jedweder Art mehr zu dulden, keine Fremdbestimmung, keine hirnlose Tradition. Kein Mensch sollte mehr psychisch in der Lage sein, einem anderen Gewalt anzutun. Radikal sein hieß also, dem elenden Untertanengeist ein für allemal den Garaus zu machen und schon die charakterliche Disposition der Subjekte in Richtung Zartheit, Großmut und Sensibilität zu formen und nicht erst die gesellschaftlichen Verhältnisse. Kultur und Pädagogik wurden so zu genuinen ideologischen Kampffeldern der 68er Revolutionäre. Den ganzen Menschen immun zu machen gegen Arbeitszwang und Herrschaft, Kinder sensibel und stark zu machen, sie eben nicht zu brechen, was bis dahin vornehmstes Ziel von Erziehung gewesen war, ihnen stattdessen von klein auf Selbstbestimmung einzuimpfen. Das war erklärtes Ziel der antiautoritären Erziehung. Es galt, die menschenverachtende Lüge zu entlarven, wer zu Härte erziehe, tue das in Liebe. Nicht erst die Nazis hatten verzärtelte und effeminierte Kinder verspottet. Das war auch vorher schon Konsens. Ein Adorno hingegen insistierte nun darauf, dass man Kinder kaum liebevoll und sensibel genug erziehen könne. Kein Wunder, dass sich Konservative und Reaktionäre vor allem auf dieses Vorhaben eingeschossen haben. Seit der geistig-moralischen Wende unter Dr. Kohl gefällt sich der pädagogische und politische Mainstream der Mitte darin, eine Äquidistanz zwischen autoritärer und antiautoritärer Erziehung zu proklamieren. Beides seien verheerende Irrwege. Wie man ja auch zu wissen glaubt, dass linker wie rechter Extremismus gleichermaßen verderblich und somit austauschbar, ja letztendlich strukturaffin seien. Und das habe man ja schon immer gewusst. Welch perfide Geschichtsklitterung. Denn bekanntlich hatten Kaisertum und Nazifaschismus in Deutschland keine Probleme, zum gesellschaftlichen Konsens zu avancieren. Die radikal-humanistischen Ideen der 68er hingegen sind bis heute minoritär geblieben. Um genau diese peinliche Schlagseite zu verschleiern, kommt einem die pädagogische Totalitarismustheorie gerade recht. Tatsächlich funktionieren doch Schule und Arbeit, Betrieb und Bürgersinn nach wie vor als autoritär von oben her organisierte Veranstaltungen, bei denen die Mitbestimmung der Beteiligten nur noch Feigenblatt, Alibi, Makulatur ist. Von freier Selbstbestimmung, Abbau von Herrschaft ist längst keine Rede mehr. Verzogene und tyrannische Kinder, wie mancherorts zu beobachten, werden zum Produkt antiautoritärer Erziehung umgelogen, des berüchtigten Laissez-faire. Dabei sind jene wirklich unangenehmen und anstrengenden Belger doch wohl eher an dem Widerspruch irre geworden, den eine um Humanität, Sensibilität, Solidarität bemühte Erziehung darstellt, inmitten einer ganz offenbar nicht auf Humanität, Sensibilität, Solidarität gründenden Gesellschaft. Was sie anhand ihrer von Leistungs- und Zeitdruck gebeutelten Eltern allemal ahnen, merken und spüren dürften. Anhand einer angeblich versöhnten Zivilgesellschaft, die vorgibt zu sein, was sie nicht ist. Eklatant offenbart sich derselbe Widerspruch in der hirnrissigen Kinderfrage, müssen wir jetzt wieder machen, was wir wollen. Sie wird von der konformistischen Pädagogik in Richtung der Anti-Autoritären geschleudert. Anstatt sich zu fragen, wie es um den mentalen Zustand eines Kindes bestellt ist, wenn in besagter Frage das Müssen unhinterfragter Modus ist, das Wollen hingegen nur eine verkümmerte Option unter ferner Liefen. Als nächstes wird den Zöglingen ein ewigliches Bedürfnis nach Führung und Leitung unterstellt, nach Identifikation und Orientierung, kurz nach Unterordnung. Rolle und Leitbild, der ganze Jargon ist dank 68er Bashing längst wieder salonfähig. Man schaue sich die real existierende Welt einmal an. Von einem Siegeszug der Anti-Autoritären kann nun wirklich nicht die Rede sein. Das diesbezügliche Lamento und Gegeifer der Konservativen ist wirklich psychotisch. Es zeugt von einer besorgniserregenden Wahrnehmungsstörung. Wäre es nicht so absurd, müsste man sogar den Rechten, wenn sie heute in Kapuzenpullis und mit Frisuren antreten, für die sie ihre Väter im Geiste 1965 noch geprügelt und unter Hausarrest gestellt hätten, müsste man diesen Rechten mit aller Deutlichkeit sagen, dass auch sie den linksgrün versifften 68er Kulturrevolutionären zu Dank verpflichtet sind. Dass sie nicht mehr alle aussehen müssen wie Heydrich, Lindner, Spahn oder Schweinsteiger. Um 1980 konnte auch ein Neonazi wie Gundolf Köhler aussehen wie ein Juso-Rocker. Dass auch sie nicht mehr häuslich gezüchtigt worden sind von ihren Vormündern, Lehrern und Ausbildern. Dass es überhaupt Rechtsrock, rechten Hip-Hop etc. geben kann und nicht bloß Marschmusik und verklemmte Heimatschnulzen. Obwohl dies ein fragwürdiger kultureller Fortschritt. Ästhetisch haben die 68er, also zeitweise und nachhaltig, richtig viel bewegt, wovon man sich im direkten Vergleich mit Russland, Afghanistan oder Nordkorea jederzeit überzeugen kann. So viel ist wahr an der bisweilen selbstgefälligen bundesrepublikanischen Litanei, dass die 68er das Land nachhaltig zivilisiert hätten. Worauf grüne Reformisten wie Sponti, Fischer und Cohn-Bendit ja so stolz sind. Die Re-Education, das Programm der Emanzipation der Deutschen zu Menschen, wie schon Marx das nannte, erfolgte so tatsächlich erst in der Ära 1965 bis 1980, ein Vierteljahrhundert nach dem NS-Move von 1000 Jahren. Das überhaupt im öffentlichen Bewusstsein, in Medien oder sonst wo, Brauchtum, gesundes Volksempfinden und bis vor kurzem auch Heimat zumindest als Begriffe kompromittiert und desavouiert werden konnten, was ja die neue Rechte so weinerlich wie neidbeißerisch beklagt, das ist bleibendes Verdienst der linksgrün versifften Kulturrevolutionärinnen von damals. Mag gemessen an den nach wie vor vernünftigen Maximalzielen ihr Marsch durch die Institutionen auch hier und da ein Rohrkrepierer gewesen sein. Dergestalt war die außerparlamentarische Opposition, APO, eine Fundamentalopposition, eben nicht wie die heutige außerparlamentarische Opposition der Wutbürger, jenem konformistischen Mob, der ja eigentlich nur darauf bedacht ist, das zu konservieren, was als die goldene Vergangenheit einer biederen deutschen Gemütlichkeit imaginiert wird. Von einer anders eingerichteten Welt ist da nie die Rede gewesen. So größenwahnsinnig waren die provinziellen Kleingeister nie. Den aufbegehrenden Jugendlichen der 60er Jahre hingegen ließ der Gleichklang von Tomorrow und Together eine ganz neue Welt verheißen. Eine Erwartung, eine Hoffnung, die abgeklärten Nachgeborenen unergründlich ist und Spinnert anmuten dürfte. Diese Aufbruchsstimmung war zwar spätestens seit den 80er Jahren dahin, aber quasi als Katalysator hat die 68er-Revolte samt ihren Ausläufern doch einiges Bleibendes bewirkt. Natürlich hat diese Argumentation etwas von »Auch für euch ist Jesus am Kreuz gestorben«. Doch es geht nicht darum, Dankbarkeit einzufordern, sondern zu lernen, dass es sich durchaus lohnen kann, Dissident zu sein und gegen den Strom zu schwimmen. »Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt«, war denn auch ein Slogan dieser Zeit. Ein anderer: »Brave Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen.« Auch ist es die Zeit, in der das volkstümliche Klischeebild vom wurzellosen linken Intellektuellen, das schon im Nationalsozialismus antisemitisch aufgeladen war, zum ersten Mal flächendeckend im studentischen Rabauken und der kritischen Studentin zu sich kommt. Und am Klischee ist ja auch was dran. Wer wirklich denkt, bei klarem Verstand und Intellekt ist, kann doch eigentlich mit der vorgefundenen Welt sich nicht abfinden. Will sie ändern. Und zwar nicht nur so mal als Schnapsidee am Kneipentisch, sondern ernsthaft und nachdrücklich. Derartige Mündigkeit und Selbstermächtigung ist nicht gern gesehen, beim Staatsapparat nicht und seinem genügsamen, immer noch latent rechtstickenden Fußvolk schon gar nicht. Intellektuelle, genau die Leute, die ein geschärftes Bewusstsein davon haben, dass die Welt der Vernunft und die Welt der Realität nicht gar so viele Berührungspunkte haben, wie einem das um Erziehung bemühte Vormünder immer vorgegaukelt haben. Nun sei doch vernünftig. Intellektuelle, diese herzlosen Verstandesmenschen, alles überziehen sie mit ihrer Kritik und dann diese vielen Fremdwörter. Die denken wohl, sie wären was Besseres, das versteht doch kein Mensch. Immer müssen sie das letzte Wort haben. Arbeiten gehen sollen die. Sie waren es, die schon optisch herausstechende Nonkonformisten und kritische Intellektuelle wie Einstein und Marx mit ihren wallenden Mähnen zu Role Models erklärten. Proto-Hippies par excellence. Und wie man fortan dem Trieb huldigen wollte, so ließ man der Natur schon mal demonstrativ freien Lauf, indem man einfach das Haupthaar wachsen ließ. Überhaupt sollte der denkende und genießende Mensch der jener visionären Zukunft sein, von der heute nichts mehr übrig scheint. Aus der Vogelperspektive betrachtet, erscheint die verhinderte Revolution von 1968 als in ganz bestimmter Hinsicht etwas grundstürzend Neues. Es war vielleicht die erste Revolte, die nicht aus materieller Not heraus erfolgte. Die damals schon sogenannte Konsumgesellschaft ließ in den Metropolen, also in den ökonomisch entwickelsten Ländern, niemanden verhungern oder erfrieren. Und doch war die althergebracht konformistische Mentalität, der primitive und stupide Geist dieser Nachkriegssozialordnung derart kaum auszuhalten, dass es Jugendliche massenhaft in die Verweigerung und Fundamentalopposition trieb. Frühere Revolutionen des Jahrhunderts, wenn sie siegreich waren, hatten in wirtschaftlich abgehängten Regionen der Welt stattgefunden. was der Strahlkraft des großen Gesellschaftsumstülpens enge Grenzen setzte. Nun war zum ersten Mal seit 1918, das waren 50 Jahre, die Chance, dass just die hochentwickelten Gesellschaften des Westens zur Beute der Umwälzung werden würden. Es war also nicht direkt materielle Not, sondern ein massiver Ekel, wie Marcuse konstatierte, der die Rebellion befeuerte. Ein Ekel vor dem Vorgefundenen, dem Bestehenden. Dieser tristen Arbeitswelt samt kompensatorischem Konsum, die Menschen zu ihrem bloßen Anhängsel degradiert. Die ganzen 70er Jahre hindurch wurde das Linkssein nicht unbedingt radikaler, gewissenhafter oder tiefer, ging aber in die gesellschaftliche Breite ein, wurde etabliert, wurde Normalität. Nicht nur, dass nach 20 Jahren CDU jetzt auch mal die SPD regieren durfte, deren Linkssein ja scharf begrenzt wurde durch radikalen Erlass und Sozialpartnerschaftsdoktrin. Vor allem unter Jugendlichen waren in den 70er Jahren lange Haare und laute Rockmusik, Trägheit, Faulheit und Renitenz en vogue und normal. Tonsteine Scherben, RAF und Punk waren hier nur die Spitze eines Eisbergs, der längst auch den Mainstream, wie diffus auch immer, erfasst hatte. Um 1980 waren Rock gegen Rechts, riesige Friedensmärsche und dergleichen veritable Massenveranstaltungen. Jugendliches Linkssein war cool und angesagt, ja geradewegs konformistisch. Die Konservativen, so lag's in der Luft, würden irgendwann einfach friedlich aussterben als Generation. So schien es. 1970, mit 50, hatten die noch geschimpft: Ihr gehört ins Lager. Nun 1980, mit 60, waren sie nur mehr eine senile Lachnummer. Soldaten fallen, die Chefs schützen, die Aktien schützen, das Recht schützen, den Staat schützen vor uns. Höchste Zeit für die immer noch mehrheitliche Erwachsenenwelt und Arbeitswelt und ihre politischen Funktionäre, diesem Treiben und dem ganzen Zeitgeist ein Ende zu bereiten. Die geistig-moralische Wende in Deutschland, wie auch Thatcherismus und Rüstungs-Reagan in England und USA, die Wächter der Werte beschworen, wie schon in den 1920ern, den Untergang des Abendlandes und ließen nun einen anderen Wind wehen. Blöderweise waren sie demokratisch legitimiert. Die Rache der uncool buckelnden Mehrheitsgesellschaft, der schweigenden Mehrheit. Es gehört zum heillosen Zustand, dass die, die heute dem Zeitgeist der 68er und nach 68er Massenbewegung völlig unverständlich gegenüberstehen und ihn offenbar spleenig oder kurios finden und allenfalls noch zu der seinerzeitigen Mode ein ästhetisches Urteil finden können, dass diese Nachgeborenen wirklich nicht mehr sind als genuines Produkt einer zwei Jahrzehnte währenden konservativen Dauerpropaganda, die spätestens um 1990 triumphierte. Das ist ihnen mitnichten klar. Ich selbst wuchs als Kind in den 70er Jahren in dem Bewusstsein auf, dass zum Beispiel Militär und Krieg sowas von utsch, von ewig gestrig sind, in etwa wie Kniebundhosen oder die Frisuren der Hitlerjugend. Mit Spielzeugpanzern und Schießgewehren spielten auch eher nur noch die Doofen. Wie man sich doch täuschen kann. Existenz, Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Armee sind im heutigen Bewusstsein ungebrochen, wie vor 1945. Camouflage-Tarnfarben sind seit Jahren modisch, bei Alt und Jung. Und auch diese Frisuren sind ja geschmackloserweise wieder en vogue. ...1968 war gewissermaßen der Urknall der sogenannten Neuen Linken, die sich nicht mehr in Parteien und proletarischen Kampfbünden gegen einen nur äußeren politischen Gegner formieren wollte, sondern nun sollte, wie die Protagonisten von damals betonen, das revolutionäre Subjekt direkt seine vor allem auch libidinösen Bedürfnisse artikulieren und in den Transformationsprozess einbringen. Politik der ersten Person. Es war die Geburtsstunde der neueren Frauen-, Umwelt-, Friedens- und Schwulenbewegung bis tief hinein in bürgerliche Milieus, wie sich an Bürgerinitiativen, Dritte Weltsolidarität und klassenübergreifender Jugendrebellion zeigt. Spätfolgen davon sind aber sicher auch der Terror bzw. bewaffnete Kampf minoritärer Gruppen, sektiererische, dogmatische Kleinparteien der 70er Jahre und letztendlich die sich 10 Jahre später zeitgleich zum Punk entwickelnde Autonome und Hausbesetzerbewegung. Aus diesem Potpourri der sogenannten neuen sozialen Bewegungen heraus entstanden übrigens auch die Initiativen zur Gründung freier Radios, die Sie, werte Hörerinnen und Hörer, ja so schätzen und lieben gelernt haben. Ohne die Hampelmänner und Frauen von damals gäbe es uns also gar nicht. Wie ein unverstandenes, kurioses Relikt aus linksdogmatischen Zeiten wirken heute unsere basisdemokratischen Strukturen, die Pläne, das Konsensprinzip, das viele Reden, endlose Diskutieren und langwierige Resonieren. Eine übergroße Mehrheit, auch der hier Versammelten, hätte stattdessen kein Problem mit flachen Hierarchien, Meetings, Coaching und Work-Life-Balance. Und wie die zumutbaren Wohltaten des Neoliberalismus und seiner schönen neuen Arbeitswelt nicht noch alle heißen mögen. Redaktionelle Kritik wird so schon mal zu Sendefeedback weichgekocht. Wie sowohl die quantitative Beteiligung an Plena als auch die Art des Sich-Einbringens belegen, ergeht der Ruf nach Effizienz längst auch von unten, von den Beteiligten. Nicht mehr nur von der Knute der Chefs und Arbeitgeber, die ihre Firma durch die stürmische See der Konkurrenz zu steuern haben, wie sie ja stolz beteuern. Gib mir mal dein Fahrrad. Nein, das ist meins. Du brauchst es doch jetzt gar nicht. Trotzdem ist es meins. Ich weiß doch, du brauchst es nicht. Warum gibst du es mir trotzdem nicht? Weil es eben meins ist, meins, meins, meins. Weil es eben seins ist, seins, seins, seins. Meins oder deins, so geht es alle Tage. Meins oder deins, was für eine doofe Frage. Was müssen wir uns keilen? Wir könnten doch auch teilen, dass jeder immer das bekommt, was er gerade braucht. Darf ich in Ihr Haus rein? Nein, das ist meins. Es wohnt doch keiner drinne. Trotzdem ist es meins. Wir stören doch keinen hier im Haus. Warum muss ich dann trotzdem raus? Weil es eben meins ist, meins, meins, meins. Weil es eben seins ist, seins, seins, seins. Meins oder deins, so geht es alle Tage. Meins oder deins, was für eine doofe Frage. Gibst du mir dein Fahrrad? Bitte, ist doch klar. Ich brauch es auch nicht lange. Frag nicht lang und fahr. Wäre das nicht fabelhaft, mein und dein wird abgeschafft. Dann kriegt jeder immer alles, wann er's braucht. Dann kriegt jeder immer alles, wann er's braucht. Die 68er sind an allem schuld, sang Reinhard Grebe. Vorher waren alle Menschen froh, alle Menschen waren hetero. Arbeit hatte Vati, Mutti blieb zu Haus, in der Schule ging Gewalt noch vom Lehrer aus. Die 68er dürften der jungen Generation von heute wie Ho-Ho-Ho-Chi-Minh rufende und endlose Gitarrensoli spielende Aliens vorkommen. Oder wie die Großeltern, die sie ja auch sind. Um die 68er ranken sich Mythen und Legenden, romantisierende und warnende. Wie ein Exorzist wollte Helmut Kohl den Deutschen mit einer geistig-moralischen Wende Anspruchsdenken und unnatürliche Selbstverwirklichung aus der 68er Zeit austreiben. Vor lauter 68 wird aber die erste Protestgeneration leicht vergessen. Die erste Protestgeneration nach 1945 war proletarisch. Die Halbstarken rebellierten mit US-Emblemen, Jeans, Army Parker, Lederjacke, Bill Haley, Chuck Berry, Rock'n'Roll, gegen die deutsche Heideröslein-Kultur und Eltern, die ihnen bei jeder Geringfügigkeit ausrichteten, dass Adolf kurzen Prozess mit ihnen gemacht hätte. Als Studenten noch in Anzug und Krawatte zur Universität gingen und den Spiegel lasen, der gegen die Sowjets wetterte, weil diese deutsches Territorium und unsere Landsleute in ihrer Faust halten, stand in einem Polizeibericht. Bei den Krawallen in Hannover riefen die Halbwüchsigen einen 23-Jährigen zu ihrem Boss aus. Er nahm lächelnd die Wahl an, jedoch wurde sein einziger Befehl, zum Schützenplatz zu gehen, nicht befolgt. Sie kaperten Dampfwalzen und fuhren in Lampion-Gartenfeste. Oder zertrümmerten bei Bill Haley-Konzerten die Hallen. Bärbel, 16 Jahre, notierte 1957: Einmal will ich aussehen wie Julia, die Keuschheit selbst war. Einmal wie eine Halbstarke, die das Gegenteil ist. Lieselotte: Wenn Bill Haley im Radio war, konnte ich nicht stillsitzen. Dann kriegte ich ein paar um die Ohren. Als der Vater sie in Jeans und Ringelsocken antraf, habe er ihr die Klamotten echt ausgezogen. Halbstarke entzögen sich dem Wirtschaftswunder, denn sie seien zu keinem Kauf bereit, schrieb ein Pädagoge. Im Unterschied zu den katalogfähigen Teenies, die auf einer bunten Konsumplattform tanzten. Die aufsässigen Jugendlichen gingen in den Haley-Film Außer Rand und Band und in Der Wilde, in dem Marlon Brando den Boss einer halbstarken Gruppe spielt, die eine Kleinstadt terrorisiert. Die Bürger schlagen zurück. Am Boden liegend sagt Brando: Mein Alter schlägt noch viel härter zu. Als er gefragt wird: Wogegen rebellierst du? Sagt er. Mach einen Vorschlag. Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir. Wer sorgt sich um den... Brisant war, dass Jugendliche auf die ihnen zugefügte Gewalt mit Gegengewalt antworteten, statt wie James Dean zu verzweifeln und dem Vater gefallen zu wollen. Internierungslager für Halbstarke wurden erörtert. Beschlossen wurde ein Gesetz gegen das Fahren auf Motorrädern aus Lust. Sich zu schämen wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen wir? Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren? Halbstarke empfanden die USA als Befreier. Ihre Eltern als Besatzer mit schlechten Sitten. Für Moskau-treue Kommunisten war alles von der CIA gesteuert. Hasserfüllt schrieb Ernst Bloch in seinem Buch Das Prinzip Hoffnung: Roheres, gemeineres, dümmeres als die Jazztänze ward noch nicht gesehen. Außer Rand und Band geratener Stumpfsinn. Solche amerikanische Bewegung erschüttert die westlichen Länder als Erbrechen. Roheres als den Jazztanz, den die Nazis Niggertanz nannten, soll es in Deutschland nicht gegeben haben. Wer bleibt nicht ewig die lautstarke Meute? Wir. Wir wollten frei bleiben, schrieb ein Halbstarker, statt uns in christlichen oder politischen Organisationen an die Zügel nehmen zu lassen. Dann musste er heiraten, weil Bärbel schwanger war. Wer will doch mal mit euch offen sprechen, wir? Wer hat natürlich auch seine Schwächen, wir? Die 68er-Epoche war eine Probierwerkstatt voller Antagonismen. Die Bundesrepublik war nicht mehr das Land der Niederlage, sondern eine Wirtschaftsmacht, die auf die Siegermächte herabsah und die 68er mit einer Konsum- und Spaßgesellschaft umfing. Es gab Uschi Obermeier, Uschi Glas, Fritz Teufel, Herr, Jimi Hendrix, die Stilikone Günter Netzer im roten Ferrari, Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke, Lenin und Mao, Jesus People und Flower Power, Betriebszellen, Häuserkämpfe, Attentate, Spaßguerilla. Eine linke Infrastruktur mit Jugendzentren, Buchläden, Kneipen, Betriebsgruppen, Studenten- und Frauengruppen schuf einen Freiraum, in dem man ein Gefühl kultureller Hegemonie genießen konnte. Man spürt da etwas, das über die politische Opposition hinausgeht und eine neue Einheit darstellt. Eine Einheit von Politik und Eros, so Herbert Marcuse. Mit einer Antisystemkarriere als Zugabe. Marcuse, Adorno, Dutschke und die Uschis konnten sich die Termine beim Spiegel, im Fernsehen und im Radio aussuchen. Doch über allem thronte Heintje, der unschuldige Knabe inmitten von Sex and Drugs and Rock'n'Roll, der 1968 vier Nummer-1-Hits hatte. Mama, du sollst nicht weinen, Heiji Bumbaichi und Ich sing ein Lied für dich. Und die häufigsten Sätze, die Linke zu hören bekamen, lauteten: Geh zum Friseur, geh doch nach drüben, rübe ab, euch hätte Hitler vergast. Alexander Mitscherlich fragte entsetzt, wie es denn so leicht dazu kommen konnte, dass ein Volk die eigenen Kinder wie hassenswerte Feinde behandelt. Weil ein Kind, das sich das Leben aneignen will, etwas anderes ist als ein Hitlerjunge, der auf Befehl balgt. Provoziert durch den Vietnamkrieg und inspiriert durch die Friedensbewegung in den USA, sagten sich die 68er vom Übervater USA los. Rudi Dutschke rief auf zum Kampf gegen unsere Ordnung, die sich durch die Komplizenschaft mit den USA auszeichnet. Die Welt war voller Revolution, mit Siegen und Niederlagen. 1968 wurden Martin Luther King und 40 Kader der Black Panther-Bewegung ermordet. Die Sowjetunion marschierte in Prag ein und in Chile putschte 1973 das Militär gegen Allende. Später, 1974, beseitigte die Nelkenrevolution die Diktatur in Portugal. Im selben Jahr fiel die Obristendiktatur in Griechenland. 1975 endete in Spanien der Frankismus und die USA zogen ihre Truppen aus Vietnam ab. Ein kleines Volk hatte den Imperialismus besiegt. Alles schien möglich zu sein. Wer sich in die kommunistische Geschichte einreihte, organisierte in Anlehnung an die russische und chinesische Revolution seinen eigenen Zentralismus. Autoritäre Selbstorganisation und antiautoritäre Außenpolitik in Schulen, in der Kindererziehung, in Universitäten, Betrieben, sogar im Militär bildeten eine dialektische Einheit. Die kritische Theorie war für die Weiterbildung geeignet, aber der eindimensionale Mensch und das Identitätsprinzip waren den Revoluzern zu kulturpessimistisch. Während Hans-Jürgen Krahl, der Theoretiker des SDS, Adorno eine Komplizenschaft mit den herrschenden Gewalten vorwarf, kämpfte Marcuse um dessen Ansehen. Niemand habe der Gesellschaft so radikal gegenübergestanden wie Adorno, sie so radikal gekannt und erkannt. Niemand habe den Schrecken des Bestehenden sichtbarer gemacht und zugleich Schutz gesucht vor der brutalen, stupiden, falsch egalitären Aufdringlichkeit des Bestehenden. Krahl und Dutschke entwarfen 1967 in ihrem Organisationsreferat die SDS-Theorie. Die Konjunkturdelle von 1966-67 deuteten sie 40 Jahre vor Robert Kurz als das Ende der Kapitalverwertung. Da der technische Fortschritt der Maschine das Wertgesetz abschafft, bleibe dem Kapital nur noch die Fixierung auf die terroristische Machtstruktur des faschistischen Staates. Dieser käme überraschenderweise ohne Gewaltmittel aus, weil er den Reichtum, der eigentlich nicht mehr produziert wird, perfide zur Integration der Arbeiterklasse einsetze, um revolutionäres Bewusstsein zu verhindern. Die Arbeiterklasse hatte sich für Arbeitslosen, Kranken und Altersversorgung krumm gemacht. Der SDS hielt das alles nur für einen Trick des neuen Faschismus. Die Bedingungen hätten die revolutionäre Befreiung in den Metropolen längst auf die Tagesordnung gesetzt. Da Bedingungen aber keine Revolution machen, und das Proletariat sich in der Sozialversicherung verheddert hatte, sollte die technische, ökonomische und pädagogisch-kulturelle Intelligenz eine Sabotage-Guerilla bilden und sich mit der Agrarguerilla der Dritten Welt verbünden. Für Marcuse war die Ausrufung des akademischen Mittelstands zur großen revolutionären Kraft natürlich Unsinn. Eine radikale gesellschaftliche Veränderung ist ohne die große Majorität der Arbeiterklasse undenkbar. Krahl und Dutschke erwogen den langen Marsch durch die Institutionen als Mittel der Destruktion und für die Bildung revolutionärer Fraktionen und hielten Attentate für unmenschlich und konterrevolutionär. Auch Marcuse verwarf den Terror als objektiv konterrevolutionär. Er vergrößere nur die Zahl der Gegner. Revolutionäre Gewalt sei die Aktion von Massen, die erkennbar die progressive Veränderung der bestehenden Gesellschaft zum Ziel hat. Generalstreiks oder Fabrikbesetzungen. Als Bestätigung dieser These ließe sich anführen, dass in der Bundesrepublik Anfang der 70er Jahre etwa 30% die Todesstrafe befürworteten. 1975, nach der Entführung von Peter Lorenz, waren es über 50%. Nach der Ermordung von Hans-Martin Schleyer 1977 verlangten 67% bei Morden im Zusammenhang mit Terroranschlägen die Todesstrafe. Es gab zweifellos viel Krach in den Familien. Die langen Haare, die schräge Musik, die Pille und der frühe Sex, Demonstrationen und Ärger mit der Polizei, die vielen Semester, Drogen. Die 68er waren gegen Nazis, aber Auschwitz war für ihre Politisierung nicht ausschlaggebend. Wer seine Liebe zu den USA und der Kibbutz-Bewegung noch nicht abgelegt hatte, wurde nun umerzogen. Die Jusos erklärten, Indochina ist das Auschwitz von heute. Der deutsche Völkermord war somit amerikanisiert. Für den SDS war Israel ein Brückenkopf des westlichen Imperialismus. Für die Tupamaros West-Berlin waren Juden selbst Faschisten geworden. Die RAF bekämpfte Israels Nazifaschismus. Früher war der Antisemitismus nur der Sozialismus der dummen Kerle, schrieb Jean Améry. Mittlerweile sei er ein integrierender Bestandteil des Sozialismus. Die politischen 68er teilten die Welt in Gut und Böse. Wer gegen die USA und Israel war, zählte zu den Guten, einschließlich des Massenmörders Pol Pot, sowie der Fatah und der Volksfront zur Befreiung Palästinas, die den Judenmord feierten. Die internationale Solidarität der neuen Linken enthielt die völkisch und nationalistisch begründete Negation des Klassenkampfs. Das palästinensische Volk, Punkt. Bei Männergewalt, Islam, Sippe, Schwulenmord, Verachtung von Frauen wurden beide Augen zugedrückt, während das demokratische Israel als Feindesland galt. Die RAF bezeichnete 1972 den Anschlag der Palästinenser auf israelische Sportler im Münchner Olympiadorf als Aktion der Menschlichkeit, die antiimperialistisch, antifaschistisch, internationalistisch sei. Kaum besser waren K-Gruppen, die zum Schutz der Attentäter alle Schuld auf die Polizei schoben. Und da die Revolution ein geeignetes Volk benötigt, wurden Deutsche nachträglich reingewaschen. Ulrike Meinhof: Ohne dass wir das deutsche Volk vom Faschismus freisprechen, denn die Leute haben ja wirklich nicht gewusst, was in den Konzentrationslagern vorging, können wir es nicht für unseren revolutionären Kampf mobilisieren. Antisemitismus sei seinem Wesen nach antikapitalistisch. Die dumpfe Sehnsucht nach der Freiheit von Geld und Banken. Die meisten 68er interessierte das alles gar nicht. Sie schwammen auf einer Modewelle mit befreienden Aspekten. Dass die banale Große Koalition Kiesinger-Brandt Schrecken verbreitete, weist auf eine tiefe Verbundenheit mit dem System hin. Und so schlüpfte die Masse der 68er unter das Dach der SPD. 1972 erzielte die SPD mit 46% ihr Rekordergebnis. Die Mitgliederzahl stieg von 1968 bis 76 um 40% auf über 1 Million. Der einst von den Nazis verfolgte Willy Brandt, dem Reaktionäre Volksverrat vorwarfen, war ein Premiumangebot für die Wirtschaft, die im Osten expandieren wollte, und für Linke, die mit gutem Gewissen im Schoß der Nation bleiben wollten. Und Brandt hatte schon 1965 die Vergangenheitsbewältigung abgeschlossen. 20 Jahre sind genug, genug der Spaltung, genug der Resignation, genug des Rückwärtsschauens. Das große Kunststück der 68er war die Erneuerung einer Gesellschaft, in der eine im eigenen Mief erstickende Oberklasse die Modernisierung des sich selbst zu eng gewordenen Kapitalismus blockierte. Die Wirtschaft benötigte intelligente Menschen, und solange der Mehrwert sprudelt, reagiert das System mit Repression und Lockruf. Der Staat verdoppelte 1970 die Bildungsausgaben für Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, um Menschen aus den Unterklassen für die Erneuerung zu rekrutieren. Die ersten Wohngemeinschaften waren noch illegal. Als Immobilienhaie deren Profitabilität erkannten, lockerte der Staat den Kuppeleiparagraphen, der das Zusammensein von jungen Menschen ohne Aufsicht bestrafte. 1973 wurden die Strafen für Sex zwischen Schwulen abgeschafft. Die um ihr Selbstbestimmungsrecht kämpfenden Frauen. 1971 erschien im Stern der Titel »Wir haben abgetrieben«. Die um ihr Selbstbestimmungsrecht kämpfenden Frauen erreichten 1976 die Lockerung des Abtreibungsparagraphen und die Aufhebung der Entscheidungshoheit des Mannes in der Ehe. Die nächste Generation erlebte die 68er in Gestalt der herrschenden Klasse. Der RAF-Anwalt wurde Polizeichef, der Straßenkämpfer Außenminister. Halbstarken blieb nur die Schicht unter Tage. Den Studenten, die 1967 in der Hamburger Universität das Transparent entrollten, unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren, stand eine Zukunft als Arzt, Anwalt, Vermögensberater, Meeresbiologe, Journalist, Manager, Professor, Minister offen. Als wollten sie die kritische Theorie bestätigen, nahmen die, die den ersten Zug ins System verpasst hatten, den zweiten, den die Grünen bereitstellten. Und so kommt es, dass der Staffelstab nicht einfach übergeben werden kann, sondern jede Generation ihre Rebellion suchen muss. Heutzutage unter reichlich anderen Bedingungen. Nachdem der Kapitalismus sich über die ganze Welt ausgedehnt hatte, Deutschland wiedervereinigt war und Massen um Hartwährung gebettelt hatten, war auch die Theorie nicht mehr zu halten. Sie erfand eine Postmoderne, in der es keine Wahrheit mehr geben soll. Ein Empire mit einem produktiven Innerhalb. Und Foucault entdeckte das Leben selbst als Objekt der Macht. Man musste nur noch zur Toilette gehen. Wie eine heimtückische Krankheit breiten sich faschistische Parteien in Europa aus. Und Intellektuelle, die 1968 als Sympathisanten der Revolte verdächtigt wurden, werfen mittlerweile Linken vor, sie würden Faschisten zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Es schadet nicht, von früheren Anläufen zu lernen. Manches war richtig, vieles falsch. Wer gegen Imperialismus ist, muss nicht Antisemit. Wer solidarisch mit den Armen ist, nicht völkisch sein. Ob Ingenieure das revolutionäre Subjekt sind? Man wächst mit der Aufgabe. Eine Erkenntnis gilt für Halbstarke und 68er. Rebellion macht mehr Laune als Duckmäusertum. Und der Kampf um Autonomie macht das Leben ereignisreicher als Dienstbeflissenheit. Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind? Wer sagt, dass Mädchen immer albern sind? Wer sagt, dass Mädchen schüchtern sind? Der spinnt, der spinnt, der spinnt. Wer sagt, die Mädchen trauen sich nicht? Wer sagt, sie seien immer weinerlich und meckerig und zappelig? Der hat einen Stich, einen Stich, einen Stich. Mädchen sind genau so schlau wie Jungen. Mädchen sind genau so frech und schnell. Mädchen haben so viel Mut wie Jungen. Mädchen haben auch ein dickes Fell. Wer sagt, dass Mädchen schwächer sind? Wer sagt, dass Mädchen immer zickig sind? Wer sagt, dass Mädchen affig sind? Der spinnt, der spinnt, der spinnt. Wer sagt, die Mädchen fürchten sich und petzen und sind immer zimperlich? Sind also blöd und hinderlich? Der hat einen Stich, einen Stich, einen Stich. Mädchen sind genau so schlau wie Jungen. Mädchen sind genau so frech und schnell. Mädchen haben so viel Mut wie Jungen. Mädchen haben auch ein dickes Fell.

man muss sich nur wehren und auch die Fragen stellen, die die anderen stören. Man muss sich nur wehren, man muss sich nur wehren und auf Gebrüll am besten gar nicht hören. Man muss sich nur wehren, man muss sich nur wehren und auch die Fragen stellen, die die anderen stören. Man muss sich nur wehren, man muss sich nur wehren und auf Gebrüll am besten gar nicht hören. Man muss sich nur wehren, man muss sich nur wehren und auch die Fragen stellen, wie die anderen stören. Man muss sich nur wehren, man muss sich nur wehren und auf Gebrüll am besten gar nicht hören. Man muss sich nur wehren. Heute verstehen wir den Begriff der Revolution eigentlich nicht mehr als einen in einem strengen Sinn politischen Begriff. Das heißt, unser Begriff der Revolution ist nicht mehr primär auf den Staat, der durch die Revolution erobert oder abgeschafft werden soll, fokussiert. Was uns in der Nachfolge der 68er-Revolte ganz wesentlich interessiert, sind die Veränderungen, die mit den Menschen vor sich gehen, wenn sie sich in Opposition zu den bestehenden Mächten setzen. Damit unterscheiden wir uns fundamental von den Strategen der alten Arbeiterbewegung. Deren Verhältnis zur revolutionären Organisation und auch zum Staat würden wir heute als ein rein instrumentelles Verhältnis qualifizieren, das mindestens ein ebenso großer Teil des Problems, wie es Teil der Lösung ist. Das objektivistische Revolutionsmodell ist ein klares Zwei-Komponenten-Modell. Zum einen gibt es die in einen Klassenkampf gegen das Kapital verwickelte Arbeiterklasse. Aus diesem Kampfe gehen die Institutionen der Selbstorganisation der Arbeiterklasse hervor, die ich der Einfachheit halber unter dem Sammelbegriff Gewerkschaften zusammenfassen will, obwohl historisch deutlich mehr zu dieser Organisation gehört. Dieser Klassenkampf aber steht auf verlorenem Posten, wenn er nicht flankiert wird von einem politischen Kampf. Der politische Kampf, so die Theoretiker der Arbeiterbewegung, soll die partikularen Klassenkämpfe zusammenfassen und die Eroberung der Staatsmacht dann in die Tat umsetzen. De facto wurde mit dieser Trennung von Gewerkschaft einerseits und Arbeiterpartei andererseits also anerkannt, dass das politische Projekt einer grundlegenden Veränderung der politischen Verhältnisse nicht naturwüchsig dem Klassenkampf entspringt. In der verschärftesten Variante dieser Theorie, der Parteitheorie Lenins, wird das Wissen um die Notwendigkeit der Revolution sogar von außen in die Arbeiterklasse hineingetragen, entspringt also nicht dem Klassenkampf, sondern einer intellektuellen Einsicht in die historische Unvermeidlichkeit der Revolution. Allerdings spaltete sich am Ende des Ersten Weltkriegs die Arbeiterbewegung nicht in zwei, sondern faktisch in drei Teile. Zum einen haben wir zwei Flügel, die an der Verdopplung der Arbeiterbewegung in Partei und Gewerkschaft festhielten. Es sind dies der sozialdemokratische und der kommunistische Flügel. Der sozialdemokratische unterschied sich vom kommunistischen dadurch, dass er einen allmählichen politischen Übergang in den Sozialismus durch die Repräsentation im Parlament für möglich hielt. Der kommunistische Flügel hingegen betrachtete das Parlament nur als Tribüne revolutionärer Agitation und hielt an der revolutionären Option fest. Diese Verankerung im realen Klassenkampf gilt nicht für die dritte organisierte marxistische Kraft, die sich nach dem Ersten Weltkrieg für einige Jahre etablieren konnte, die sogenannten Rätekommunisten. Rätekommunismus nannte sich diese Form des linken Radikalismus deshalb, weil sie sich von den Arbeiterparteien sozialdemokratischer oder kommunistischer Provenienz abgrenzen wollten. Grund genug dafür hatten sie. Zum einen war da der nationalistische Verrat der sozialdemokratischen Arbeiterparteien zu Beginn des Weltkriegs. Zum anderen erwies sich im revolutionären Russland die Diktatur des Proletariats immer mehr als eine Diktatur der bolschewistischen Partei. Programmatisches Ziel der Rätekommunisten war es, die Trennung von Klassenkampf, das heißt Gewerkschaftsarbeit, und Parteipolitik aufzuheben. Selbstorganisation der Arbeitermassen von unten in einer, wie es hieß, Einheitsorganisation sollte die parteipolitische Stellvertreterpolitik ersetzen. Hier begegnen wir zum ersten Mal innerhalb der marxistischen Tradition explizit einer Gewichtsverlagerung von einem instrumentell-organisatorischen Revolutionsbegriff hin zu einem subjektivistischen. Die Rätekommunisten legten das Hauptaugenmerk darauf, eine revolutionäre Identität herauszubilden, nicht darauf, effektive organisatorische Strukturen aufzubauen. Das brachte ihnen Sympathien vor allem von Seiten der durch den Ersten Weltkrieg und seiner Folgen radikalisierten bürgerlichen Intelligenz ein. Tatsächlich markierten die Rätekommunisten den Beginn der Loslösung des linken Radikalismus von der Arbeiterbewegung. Das klingt paradox. Propagierten sie im Gegensatz zu den sozialdemokratischen oder kommunistischen Parteien in viel höherem Maße die Selbsttätigkeit der Arbeitermassen, in die sie ein viel höheres Vertrauen setzten als die Politbürokraten der traditionellen Parteien. Doch gerade dieses Vertrauen in die revolutionäre Spontaneität der Massen stellt die größte Hypothek des Rätekommunismus dar. Marx und Engels hatten im Kommunistischen Manifest geschrieben: Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den anderen Arbeiterparteien. Die Kommunisten sind praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder. Sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus. Es ist kein Zufall, dass die frühen Rätekommunisten sich weder aus dem Industrieproletariat rekrutierten, noch der sozialdemokratischen Funktionärsbürokratie entstammten, sondern Akademiker oder Lehrer waren. Sie wollten die Arbeitermassen aufklären und zur Mündigkeit erziehen, wobei aber das Ziel der Erziehung weitestgehend feststand. In den Auseinandersetzungen um eine Neuorientierung der revolutionären Arbeiterbewegung wurden rätekommunistische Positionen so stark, dass Lenin, der in Russland wahrlich genug zu tun hatte, sich mit seiner Schrift »Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus« vehement in die Debatte einklinkte. Hans-Manfred Bock hat das Rekrutierungsfeld der Rätekommunisten in seiner »Geschichte des linken Radikalismus in Deutschland« folgendermaßen beschrieben. Die rätekommunistische Bewegung war geprägt durch den Zulauf jüngerer, im Krieg radikalisierter bürgerlicher Intellektueller. In der Regel kamen sie aus der Bohème oder aus akademischem Milieu über die Stationen der antibürgerlichen Revolte des Expressionismus oder der Jugendbewegung zur linken Opposition in der frühen KPD. Ihr Engagement war vergleichsweise labiler. Es war vor allem bei der künstlerischen Intelligenz gegründet auf revolutionären Enthusiasmus, wurde geleitet von der Absicht, einerseits die besonderen künstlerischen Kommunikationstechniken in den Dienst der vermeintlich im Gange befindlichen Revolution zu stellen und andererseits von der Hoffnung, durch die Verbindung mit den proletarischen Massen über die revolutionären Inhalte zu neuen künstlerischen Formen zu gelangen. Bei dieser sozialen Zusammensetzung verwundert es nicht, dass in rätekommunistischen Kreisen ein bedingungsloser und jedem Kompromiss abholder revolutionärer Voluntarismus gepflegt wurde. Da die Selbstaufklärung der Massen in der Aktion zum entscheidenden Kriterium wurde, bekam der Klassenkampf als solcher einen überhöhten Stellenwert, gleichgültig, ob eine Chance auf einen Sieg bestand oder nicht. Diese Haltung trieb natürlich gewiefte politische Taktiker wie Lenin auf die Palme. Zu Recht erregte sich der alte Fuchs. Den Kampf aufzunehmen, wenn das offenkundig für den Feind und nicht für uns günstig ist, ist ein Verbrechen. Und Politiker der revolutionären Klasse, die nicht zu lavieren, Übereinkommen und Kompromisse zu schließen verstehen, um einem offenkundig unvorteilhaften Kampf auszuweichen, sind kein Pfifferling wert. Nur was Lenin nicht sehen wollte, bei den Rätekommunisten ging es gar nicht primär um Politik, um das Abschätzen von Kräfteverhältnissen, um Bündnisfragen, um Taktieren, letztlich um die Eroberung der Macht. Vielmehr taucht bei den Rätekommunisten zum ersten Mal im 20. Jahrhundert das Phänomen einer radikalen Identitätspolitik auf. Wichtiger als die realistische Chance, eine politische Auseinandersetzung zu einem vorteilhaften Ende zu führen, war der Akt der Revolte selbst, nicht ein klares revolutionäres Ziel. Deshalb wurde bedingungslos auf revolutionären Prinzipien beharrt. An die Stelle einer klaren Zielvorstellung trat das Phänomen der radikalen Abgrenzung von allem, was nicht das Gütesiegel garantiert revolutionär trug. Wahrscheinlich muss man hier unterscheiden zwischen den alten Vorkriegsradikalen und den durch den Krieg und die sich anschließenden Revolutionswirren radikalisierten Jungrevolutionären. Die alten Revolutionäre konnten genügend Gründe dafür angeben, warum sie der Sozialdemokratischen Partei, aus der sie schließlich selbst kamen, keinen Meter über den Weg trauten. Und die Geschichte sollte ihnen völlig recht geben, was ihr Misstrauen gegenüber der bolschewistischen Partei in Russland betraf. Anders verhielt es sich mit der jungen Bourgeoisie, die durch die Erfahrung der Weltkriegsgräuel radikalisiert meinten, sich der Arbeiterbewegung anschließen zu müssen. Für diese junge Bourgeoisie hatte ihr Engagement in der revolutionären Arbeiterbewegung eine andere Bedeutung als für den normalen sozialdemokratischen Arbeiter, der sich von Gewerkschaften und Partei einfach eine Verbesserung seiner Lebensumstände erhoffte, zur Not auch unter Zuhilfenahme revolutionärer Gewalt, wenn es denn nicht anders gehen sollte. Für die junge Bourgeoisie ging es um etwas anderes, um eine eigenständige Definition ihrer Rolle in der Gesellschaft. Sie wollten nicht nur eine neue, besser organisierte Gesellschaft, sie wollten auch sich selbst neu erfinden. Waren es in der Vorkriegszeit vor allem künstlerische Mittel, die zu dieser Neuerfindung der eigenen gesellschaftlichen Rolle beitragen sollten? So vermengte sich nach dem Krieg das künstlerische Moment untrennbar mit dem politischen, die ästhetische Revolte mit dem Pathos der kommunistischen Revolution. Aus dieser Perspektive gewinnt die Betonung der Spontaneität der Massen, wie sie die Rätekommunisten gegen die Sozialdemokraten und Kommunisten als entscheidendes Differenzmerkmal hervorhoben, eine völlig neue Bedeutung. Bei den Vorkriegsrätekommunisten war die Ablehnung der Partei auf reale Erfahrungen mit der Parteibürokratie zurückzuführen. Für die Jungen hingegen ging es um etwas ganz anderes. Die Schaffung eines neuen Menschen im direkten Kampf gegen die alte Ordnung. Mit Klassenkampf im engeren Sinne hatte das wenig zu tun. Der Bourgeois war aus diesem Blickwinkel nicht der Feind, weil er ein Kapitalist, sondern weil er ein persönlich widerwärtiger, ekelhafter Spießer war. Man braucht sich nur die Bilder von Georges Gross in Erinnerung zu rufen. Und der Proletarier war nicht deshalb berufen, die alte Ordnung umzustoßen, weil sie ihn aller notwendigen Rechte beraubte und ihm nur die minimalen Subsistenzmittel zugestand, sondern weil er das Urbild des schöpferischen Menschen schlechthin war. Mit anderen Worten, es ging zumindest für diese Fraktion innerhalb der revolutionären Bewegung der frühen 20er Jahre nicht um Klassenkampf, sondern um Kulturrevolution. Und anders als bei einer politischen Revolution ist das Ziel einer Kulturrevolution recht vage und unbestimmt. In einer politischen Revolution geht es darum, die Macht zu erobern und dann mit Hilfe dieser Macht die Gesellschaft so umzugestalten, dass sie transparent, gerecht und friedlich funktionieren kann. Historisch-empirisch gesehen hat das noch nie geklappt. Kulturrevolutionen haben es da einfacher und schwerer zugleich. Da sie kein klar definiertes Ziel haben, müssen sie sich in der Realität auch nicht an diesen Zielen messen lassen. Andererseits lässt sich aber auch nicht sagen, wie weit man mit seinen Anstrengungen schon gekommen ist. Für die Rätekommunisten jedenfalls lässt sich aus der historischen Distanz sagen, dass sie gescheitert sind. Als die revolutionäre Welle um 1923 abflaute, zerbröckelte auch die rätekommunistische Bewegung, ohne bemerkenswerte politische Spuren zu hinterlassen. Erst in der 68er-Bewegung wurde ihr Modell einer als Klassenkampf getarnten Kulturrevolution wiederentdeckt. Wenn wir verstehen wollen, warum in der sogenannten 68er-Revolte implizit oder explizit das zentrale Thema der Rätekommunisten, die Selbstorganisation der Revolutionäre von unten wieder aufgegriffen wird, sich jetzt aber endgültig von der Verbindung mit dem Klassenkampf löst, müssen wir uns zunächst einmal mit der veränderten Gestalt des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler, würde man den Kapitalismus als ein mehr oder minder statisches System ansehen. Es gibt nicht nur eine innerkapitalistische Geschichte, sondern der Kapitalismus selbst ist die geschichtliche Produktionsweise schlechthin. Deshalb sind auch, dies nur nebenbei bemerkt, die Theorien der sogenannten Wertkritiker so armselig, weil sie keinerlei Begriff von Geschichte haben, sondern sich an dürre, ahistorische Abstraktionen wie Wertform oder Tausch klammern. Die 68er Studentenbewegung war weder eine 68er noch eine Studentenbewegung. Vielmehr begann diese Bewegung bereits in den 50er Jahren und sie war keine Studenten-, sondern eine Jugendbewegung. Ermöglicht wurde sie durch das neue Modell des Nachkriegskapitalismus, das auf Massenkonsum setzte. Das der kapitalistischen Produktionsweise inhärente Problem der Überproduktionskrisen sollte durch ein permanentes Wachstum des Konsumgüterbereichs, wenn schon nicht behoben, so doch abgemildert werden. Die Massenproduktion von Autos, Kühlschränken, Waschmaschinen, Fernsehgeräten und Reihenhäusern wurde kombiniert mit Werbung und Kreditvergabe. Der Kapitalismus begann, nachdem er sich bis zur ersten Hälfte des Jahrhunderts den Produktionsprozess völlig unterworfen hatte, nun auch den Konsumptionsprozess nach seinem Bilde zu gestalten. Zum alten kapitalistischen Imperativ »Arbeite« gesellte sich nun der komplementäre neue Imperativ »Konsumiere«. Dies hatte einen unbeabsichtigten und unerwarteten Effekt. Der gesteigerte Massenkonsum entwertete unter der Hand den gesellschaftlichen Stellenwert der Arbeit. Interessanterweise wurde das damals nur zur Hälfte begriffen. Die Entwertung der Arbeit wurde von den damaligen Gesellschaftstheoretikern mit Rückgriff auf den jungen Marx als Entfremdung der Arbeit gedeutet, und auf die Veränderung des Arbeitsprozesses, durch dessen reelle Subsumption unter das Kapital zurückgeführt. Die Aufwertung der Nichtarbeit, der Freizeit, wurde jedoch kaum beachtet und wenn doch, dann nur unter dem Aspekt des Verfalls kultureller Werte und Standards, die durch den Massenkonsum drohe. Die durch die Evolution des Kapitals selbst erzwungene Umwertung der bürgerlichen Werte, weg von der Arbeit hin zum Konsum, die diese beiden Themenkomplexe verband, geriet nicht in das Blickfeld. Verborgen bleiben konnte dieser Zusammenhang recht lange, weil die Zangenbewegung, die die bereits abgeschlossene Kolonisierung der Arbeitswelt durch die Kolonisierung der Privatsphäre ergänzte, bei der älteren Generation, die ihr Arbeitsethos noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts oder in der direkten Nachkriegszeit eingebläut bekommen hatte, recht gut funktionierte. Für die junge Generation hingegen klaffte zwischen den beiden Imperativen arbeite und konsumiere ein ungeheurer Widerspruch. Während die Älteren sich bei aller Konsumfreude immer noch durch ihre Arbeit definierten, stand der jüngeren Generation, die bereits in den Reihenhäusern mit Autos und Fernsehern aufgewachsen war, der Sinn nach etwas anderem. Für sie fand das eigentliche Leben außerhalb der Arbeit statt. Der keynesianische Kapitalismus hatte von der älteren Generation kaum wahrgenommen, die Reproduktionssphäre durch die Ausdehnung des Konsums völlig umgewertet. Faktisch diente die Zeit außerhalb der eigentlichen Arbeit nun nicht mehr allein der bloßen Reproduktion der Arbeitskraft, sondern verwandelte sich in etwas historisch völlig Neuartiges, in Freizeit. Die Entstehung einer Gesellschaft des Spektakels, wie diese neue Entwicklung von den Situationisten damals bezeichnet wurde, änderte zwar nichts am kapitalistischen Charakter der Produktionsweise, veränderte aber grundlegend das Selbstverständnis der gesellschaftlichen Individuen. Wenn sich die Menschen nicht mehr durch ihre Arbeit, sondern durch ihren Konsum definierten, dann war es in die Hände der Individuen selbst gelegt, welche Rolle sie innerhalb dieses neuen, spektakulären Kapitalismus spielen wollten. Dass der Existenzialismus mit seiner Betonung der Entscheidung und der Wahl sich als Modephilosophie der 50er Jahre etablieren sollte, ist im Nachhinein nur zu verständlich. Dieser sich hinter dem Rücken der Individuen durchsetzende Umbau des Verhältnisses von Arbeit und Konsum führte, wie noch jede Veränderung in der Struktur der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, zu gesellschaftlichen Reibungen, die sich dann in der sogenannten 68er-Revolte entladen sollten. Doch der eigentliche Boden für diese Eruption wurde bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit bereitet, in der unterschiedlichen Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität, die die Nachkriegsgeneration von der Vorkriegsgeneration unterschied. Die eigene Identität war nun nicht mehr primär durch die Klassenzugehörigkeit definiert, sondern durch das jeweilige Warensegment, für dessen demonstrativen Konsum man sich entschieden hatte. Bestimmte Kleidung, die man trug, bestimmte Musik, die man hörte, bestimmte Filme, die man sah, kurz all das, was sich in den 50er Jahren an Jugendkultur zu entwickeln begann. Natürlich war es schon immer die Kultur, also diejenige gesellschaftliche Sphäre, die Marx den Überbau nennt, durch die die Integration der Individuen in die Gesellschaft vermittelt wurde. Doch dieser kulturelle Überbau war bis zum Zweiten Weltkrieg eng gekoppelt an die Rolle der Individuen im Produktionsprozess. Der Hochkultur des Bürgertums stand eine Arbeiterkultur oder die Unkultur des Kleinbürgertums gegenüber. die nicht nur der Reproduktion der Arbeitskraft dienten, sondern auch das jeweilige Rollenverständnis einübte. In dem Maße nun, in dem der kapitalistische Produktionsprozess sich die Sphäre des Konsums einverleibte und den Alltag der Menschen jenseits des eigentlichen Produktionsprozesses nach seinem Bilde umzuformen begann, in dem Maße begann die alte Funktion der Kultur zu erodieren. Insbesondere die neuen, im 20. Jahrhundert neu entstehenden Medien des Films, der Schallplatte, des Radios und schließlich des Fernsehens transportierten prinzipiell keine klassenspezifischen Inhalte mehr, sondern allgemeinmenschliche, schon allein aus dem Grund, sich einen maximalen Absatzmarkt zu erschließen. Reflektiert wurde das damals auf unterschiedlichen Ebenen. Die Ersetzung der klassenspezifischen Kulturen durch eine einheitliche, standardisierte Massenkultur wurde von den Apologeten des Systems als Ende der Klassenunterschiede und als eine schöne neue Welt jenseits der alten Ideologien des Klassenkampfes gefeiert. Für die Kritiker des Systems hingegen, egal ob von rechts oder von links, wurde das Ganze als allgemeiner kultureller Verfall interpretiert, aus dem es kein Entrinnen mehr geben könne. Die avancierteste Variante dieses Kulturpessimismus war zweifellos die von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung entwickelte Kulturindustrie-Theorie. Doch selbst hier erschien, bei aller dialektischen Finesse, die Ausbreitung der Massenkultur nur als endgültiges Mittel, jegliches Klassenbewusstsein auszutreiben und die Individuen mit dem Bestehenden gleichzuschalten. Doch der Weltgeist ist dialektischer, als sich dies Adorno und Horkheimer träumen lassen wollten. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, die Entwicklung der Gegenkultur in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, zunächst die der Beatniks, dann des Rock'n'Roll, der Hippies und einer ganzen Reihe anderer Jugendkulturen, stellt sich im Nachhinein als Restitution des identitätsstiftenden Charakters der Kultur dar, nun aber losgelöst vom eigentlichen Produktionsprozess. Waren zuvor die kulturellen Differenzen ein Abbild der Klassenunterschiede, so entstand nun ein Universum mehr oder minder frei wählbarer kultureller Unterschiede, das sich von seiner Bindung an den Produktionsprozess gelöst hatte. Auch wenn gewisse Erinnerungsspuren an den Klassencharakter von Kultur in den Jugendkulturen erhalten blieben, die entscheidende Neuerung war, dass die Dichotomie Jugend versus Establishment die Klassengegensätze, wenn schon nicht vollständig ersetzte, so doch deutlich überformte. Hier ist dann auch der Anknüpfungspunkt zur rätekommunistischen Bewegung der frühen 20er Jahre zu finden. Der jungen Bourgeoisie war spätestens im Ersten Weltkrieg ebenfalls der kulturelle Referenzrahmen, den sich das Bürgertum im 19. Jahrhundert gegeben hatte, verloren gegangen. Das Schöne, Wahre und Gute war in den Schützengräben von Flandern vollständig pulverisiert worden. Das daraus resultierende Identitätsvakuum wurde dann, zumindest bei Teilen dieser Generation, zunächst durch künstlerische, dann auch politische Revolten gefüllt. Es wäre also völlig verfehlt, wollte man Jugend in diesem Sinn als ein biologisches Phänomen deuten. Jugend, wie sie um die Zeit des Ersten Weltkrieges zunächst von jugendlichen Bourgeois, dann in den 50er und 60er Jahren auf breiterer gesellschaftlicher Basis sich herausbildet, bezeichnet diejenigen Individuen, die einem neuen Modus der Identitätsfindung unterworfen werden. Entwertung der Arbeit zugunsten der Freizeit sorgte dafür, dass die Möglichkeiten zur Herausbildung einer Identität nun nicht mehr durch den engen Rahmen der Klassenzugehörigkeit abgesteckt war, die schon dafür sorgte, dass die jeweilige Identität innerhalb enger Grenzen eingeübt wurde. Die kapitalistische Kolonisierung der Lebenswelt führte dazu, dass die eigene Identität prinzipiell im Rahmen der allgemeinen Freiheit des Konsumenten zu wählen war. Dieser Prozess verlief keineswegs reibungslos, da die Kulturindustrie aufgrund der dem kapitalistischen Produktionsprozess inhärenten Standardisierungstendenz zunächst dazu neigte, auch die identitätsstiftenden Kulturwaren zu standardisieren. In dem Maße, in dem die Ausbreitung der Massenkultur den spezifischen Klassencharakter der kulturellen Waren auslöschte, untergrub sie ihre eigene gesellschaftliche Funktion, zur Identitätsbildung der gesellschaftlichen Individuen beizutragen. Jede Identitätsbildung ist zugleich eine Abgrenzung, die Unterscheidung zwischen denen, die dazugehören, und denen, die ausgeschlossen werden. Die Kulturindustrie aber versuchte in ihrer naiven Anfangszeit, den Kundenkreis möglichst breit zu gestalten, das heißt alle anstößigen Formen und Inhalte zu eliminieren, um den Kreis potenzieller Konsumenten so weit wie möglich zu fassen. Damit aber unterlief sie ihre eigene gesellschaftliche Funktion, nämlich Waren zu produzieren, mit deren Kauf die Individuen ihre Differenz zu anderen Individuen dokumentieren konnten. Statt durch die Möglichkeit der Abgrenzung Identität zu stiften, arbeitete die Kulturindustrie aller Differenzierung dadurch entgegen, dass sie Unterschiede abschliff und den kulturellen Einheitsbrei des Mainstream auftischte. Die Entwicklung der Gegenkulturen in den 50er und 60er Jahren entsprang genau diesem, dem keynesianischen Kapitalismus inhärenten Widerspruch, dass die Identitätsbildung der Individuen in die Sphäre des Konsums verlagert, dort aber ein zu geringes Angebot an Differenzierungsmöglichkeiten geboten wurde. Es wurde eine Nachfrage geschaffen, zu der sich die modernisierte kapitalistische Produktionsweise nicht, noch nicht, in der Lage sah, ein Angebot zu liefern. Im Gegensatz zur auf möglichst breiten Konsens setzenden Mainstream-Kultur setzte die Gegenkultur auf Abgrenzung und bediente damit den zunächst kleinen Markt für identitätsstiftende Waren deutlich besser, als dies der Mainstream konnte. Sehr schnell entwickelte die Gegenkultur eine Dynamik, die beträchtliches gesellschaftliches Konfliktpotenzial freisetzte. Das der Gegenkultur zugrunde liegende Bedürfnis nach Abgrenzung wurde sehr schnell als Angriff auf die etablierten kulturellen Werte angesehen und als solcher attackiert. Damit verstärkte sich die der Gegenkultur inhärente Tendenz zur Abgrenzung. Das passive "Wir wollen mit unserem Lebensstil in Ruhe gelassen werden" schlug um in aktive Provokation. Das offensive Bekenntnis zu Sex, Drugs and Rock'n'Roll eskalierte in dem Maße, in dem die Reaktion der Gegenseite die erwünschte identitätsstiftende Wirkung zeitigte. Als am 2. Juni 1967 in Berlin ein harmloser Student namens Benno Ohnesorg erschossen wurde, erreichte die Entwicklung eine neue qualitative Stufe. Die Trias von Sex, Drugs und Rock'n'Roll wurde um die damals ultimative Provokation, den militanten Antikapitalismus, ergänzt. Die von den Bedürfnissen des Marktes geforderte Entwicklung ausdifferenzierter identitätsstiftender Waren brachte eine Ware hervor, deren geregelte Einbindung in den allgemeinen Warenkreislauf rund ein Jahrzehnt dauern sollte. Einen neuen linken Radikalismus, der mit dem alten Antikapitalismus der Arbeiterbewegung praktisch nichts gemein hatte. Das Problem war, dass sich dieser linke Radikalismus selbst missverstand und wohl auch missverstehen musste. Während der alte Antikapitalismus der Arbeiterbewegung ein wesentlich kollektives Unterfangen war, war der neue Linksradikalismus zutiefst individualistisch. Er war nicht mehr durch die Strukturen der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse determiniert, aus denen die Arbeiterbewegung ihre Zielvorstellung bezog, die durch den spezifischen kulturellen Überbau nur vermittelt wurden. Der neue Linksradikalismus entsprang vielmehr direkt den inhärenten Widersprüchen des kulturellen Überbaus, dem Zwang, sich selbst definieren zu müssen, ohne dass der Markt ein ausreichend differenziertes Sortiment identitätsstiftender Waren bereitgestellt hätte. Man möge mich nicht missverstehen. Ich will hier nicht in klassisch-marxistische Argumentationsweise herumnörgeln, die sogenannte 68er-Bewegung sei nur eine Überbaurevolte gewesen, im Gegensatz zur guten alten Arbeiterbewegung, die fest im Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen verwurzelt gewesen sei. Die eine wie die andere Bewegung wäre ohne die inhärenten Widersprüche des Kapitalismus zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Entwicklung undenkbar gewesen. Und wenn die 68er-Bewegung etwas gezeigt hat, dann dies. Dass die Widersprüche des Überbaus so real sind wie die der ökonomischen Basis. Im einen wie im anderen Fall gab die mehr oder minder gewaltsame Auflösung dieser Widersprüche der Geschichte eine neue Wendung, deren Sinn sich erst nach und nach erschließt. Und am wenigsten begriffen die Protagonisten der neuen Bewegung, was sie eigentlich taten. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf den Gehirnen der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise, beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. Dies schrieb Karl Marx. Der Klassenkampf, wie er in den Jahren 1968 folgende von linksradikaler Seite aus propagiert wurde, hatte mit dem Klassenkampf, wie ihn sich Marx und Engels vorgestellt hatten, wenig zu tun. Damit will ich nicht sagen, dass der linke Radikalismus schon 68, so wie heute, entweder eine akademische Disziplin oder ein Hobby wie Freeclimbing darstellte. Tatsächlich reichten die Ideen oder Parolen von 1968 bis weit in die reale Arbeitswelt hinein. Aber selbst wo die klassenkämpferischen Parolen der Bewegung die als Proletariat imaginierten Lohnabhängigen erreichten, hatten sie eine völlig andere Bedeutung. Am deutlichsten wird dies bei einem sehr wichtigen Segment der Bewegung, nämlich den Lehrlingen. Zentrales Movens der Lehrlingsbewegung war es, im Betrieb nicht in klassischer Manier als ein Stück Menschenmaterial angesehen zu werden, dem jede Individualität ausgetrieben werden sollte. Zu einem sehr großen Maße ging es darum, auch im Ausbildungs- und später im Arbeitsprozess seine Individualität mit einbringen zu können. Schaut man sich heute die Flugblätter von damals an, dann wurde vor allem darum gestritten, lange Haare tragen zu dürfen, nicht wegen irgendwelcher Buttons angepflaumt zu werden, in Lehrlingsheimen vernünftige Freiheiten zu besitzen und so weiter. Das heißt, selbst dort, wo die 68er-Revolte dem Klassenkampf am nächsten kam, in der Lehrlingsbewegung, stand die von den Lehrlingen als Konsumenten gefundene Identität im Mittelpunkt, die nun auch in der Rolle des Produzenten bewahrt werden sollte. Anti-autoritär handeln hieß, um das Schlagwort auf den Punkt zu bringen, die Entscheidungsfreiheit des Konsumenten auch in den Institutionen, die eine solche Entscheidungsfreiheit verweigerten, durchzusetzen. Deshalb stand die Fabrik in den 70er Jahren gleichberechtigt in einer Reihe mit Schulen, Erziehungsheimen, Knästen, Universitäten oder der zentralen Repressionsinstanz, der Familie. Die 68er-Revolte hat eine mindestens so große Palette an Errungenschaften aufzuweisen wie die Arbeiterbewegung. Und die Illusionen über die historische Bedeutung ihrer Kämpfe ist sicherlich bei beiden Bewegungen untrennbar mit ihren Erfolgen verknüpft. Es bedurfte der Überschätzung der eigenen Kräfte, des Glaubens, man könne Gesellschaft nicht nur verändern, sondern grundlegend umwälzen, revolutionieren, um dem blinden Mechanismus des Kapitals das Wenige abzutrotzen, was trotz aller Niederlagen dazu berechtigt zu sagen, es hat sich gelohnt. Der Niedergang der 68er-Bewegung setzte dann ein, als das Kapital die Produktion von identitätsstiftenden Waren in eigener Regie übernahm. Inzwischen haben wir einen hochgradig ausdifferenzierten Markt für Identitätswaren, der jede noch so ausgefallene Selbstinszenierung unterstützt. Auf der anderen Seite versteigen sich diejenigen, die um jeden Preis an ihrem angeblich revolutionären Status festhalten wollen, in obskure Abgrenzungsstrategien wie Antisemitenjagd oder Wertformanalyse oder gleich beides zusammen. Angesichts dieses trostlosen Zustandes des linken Radikalismus ist man eigentlich versucht, endgültig das Handtuch zu werfen. Was einen davon abhält, ist sicherlich nicht die linke Szene, sondern die maßlose Attacke sowohl auf die Errungenschaften der Arbeiterbewegung wie auch der 68er. Du kannst auch nie eine Familie ernähren, du kriegst auch keine Frau. Du musst. Auch wenn Marx und Engels ihren Begriff des Klassenkampfes aus propagandistischen Gründen weit über die verschiedensten historischen Epochen ausgedehnt haben, der einzige Klassenkampf, der als Motor gesellschaftlicher Veränderung interpretiert werden kann, war der Klassenkampf des Industrieproletariats gegen das Kapital. Dieser Kampf konnte deshalb erfolgreich geführt werden, weil das Kapital auf die Arbeitskraft, die die Proletarier zu verkaufen hatten, angewiesen war. Wo es den Arbeitern gelang, ihre Arbeitskraft durch gewerkschaftliche Organisation zu monopolisieren, waren sie in der Lage, den Repräsentanten des Kapitals Bedingungen zu diktieren. Dies ist die schlichte Wahrheit hinter einem hochgradig mythisch aufgeladenen Begriff. Neueren gesellschaftlichen Protesten fehlt etwas ganz Entscheidendes, nämlich die Drohung eines Klassenkampfes, der die Reproduktion des Kapitals selbst in Frage stellen würde. Arbeit macht das Leben süß, nur süß wie Maschinen. Thank you. aufhören und pfeifen auf das Scheißgeld. Ich frage mich ja immer, ob es auch innerhalb der heutigen Jugend, die schon Sokrates geißelte, Menschen gibt, die sich über ihresgleichen wundern. So wie man schon vor 30 Jahren über die eigenen Altersgenossen irritiert sein konnte, die Kohljugend, die Modern Talking und Rick Astley hörend, nichts von Dissidenz und Rabatzmacherei wissen wollte. Denn bisweilen wundert man sich ja, wie angepasst, brav und konformistisch die heutigen Jugendlichen sind. Dem wird häufig entgegnet, nun ja, sie haben doch alle Freiheiten. Wogegen rebellieren? In Familien und Schulen werde nicht mehr geschlagen. Frauen hätten im Prinzip dieselben Chancen wie Männer. Jeder trage noch vor Einsetzen der Geschlechtsreife ein Smartphone mit sich herum. Die Emanzipation sexueller Minderheiten habe große Fortschritte gemacht. Ebenso die Akzeptanz, Sichtbarkeit und Integration von Ausländern. Es gebe derzeit keinen Vietnamkrieg. Und auch seien die eigenen Eltern keine verklemmten Altnazis mehr. Kurzum, es fehle einfach an stichhaltigen Gründen, heute noch gegen die Gesellschaft zu rebellieren, wie vielleicht im Schlüsseljahr 1968. Doch wie fragwürdig eine solche Argumentation ist, im Sinne der hirnerweichenden Litanei, euch geht es wohl zu gut. Denn so und nicht anders ist sie ja gemeint. Wie fragwürdig eine solche Argumentation ist und wes Geistes Kind, zeigt ein historischer Vergleich. Natürlich hätte man auch 1968 den Schülern und Studentinnen entgegenhalten können, was wollt ihr eigentlich? Samstags gehört Vati euch, Mutti geht's hinterm neuen Herd auch gut, sie muss nicht mehr als Trümmerfrau schuften. Es gibt keinen 12-Stunden-Tag mehr. Hier tobt kein Krieg und verhungern tut hier auch keiner. Hexenverbrennung ist auch nicht mehr en vogue. Da gibt es doch keinen Grund zu demonstrieren und zu rebellieren. Eine beliebte Argumentationsfigur ist auch, heute werde eben gegen die 68er rebelliert, also gegen die Rebellion, ganz chillig. Ach, wie plausibel. Hat schon jemand bemerkt, dass die heutigen Eltern alles andere als 68er sind? Wann hat denn jemals jemand gegen seine Großeltern rebelliert? Die nächste Ausrede, warum die jungen Leute heute so harmlos sein müssen und nicht anders, folgt auf dem Fuße. Die Konkurrenz in der Berufswelt sei heute ungleich stärker. Es gebe höhere Anforderungen an Tempo und Flexibilität. Man habe schlicht keine Zeit mehr, sich für abseitige Dinge wie die Gesellschaft, was soll das überhaupt sein, zu interessieren. Hallo? Ist da noch jemand im Oberstübchen? Merkt noch jemand, dass dies, die eben angeführte Lebensnot und verschärfte Konkurrenz, natürlich ein Grund für und nicht ein Grund gegen Rebellion ist? Ein Grund gegen das hirnerweichende Einverständnis allemal. Das sei den Sedierten und Verstaffelten ins Stammbuch geschrieben. Und so ticken sie, die Jugendlichen heutiger Tage und der letzten 30 Jahre. Altklug und früh vergreist. Gesellschaft verändern? Wie soll das denn gehen? Das sind doch alles Irrwege, hat man uns in der Schule gesagt. Naiv und größenwahnsinnig. Die heutigen Kinder der Kulturindustrie sind längst nicht mehr die von Marx und Coca-Cola, sondern eher die von Brad Pitt und Apple. Die Kinder von Steve Jobs und Netflix. Sie können sich schlechterdings gar nicht mehr vorstellen, wie weit sich die 68er vom ideologischen und kulturellen Milieu ihrer Eltern und Lehrer, ihrer Professoren und Chefs abgestoßen haben. Würde selbiges ein solch dezidierter Bruch mit den nach wie vor konservativen Strukturprinzipien Schule, Arbeit, Alltag, würde ein solcher Bruch heute statthaben, es wäre getrost eine Revolution, die alles hinwegfegen würde. Pustekuchen. Damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Schwer zu erkennen, haben wir uns heute mit 1968 beschäftigt, beziehungsweise mit dem, wofür diese doch recht einfache Chiffre steht. Ich habe es mal übertitelt: 1968, Explosion des Voluntarismus. Gesundes Volksempfinden versus linksgrün versifft. Fünf Beiträge haben wir gehört in der ersten halben Stunde von der Redaktion Sachzwang FM, dass das Programm der 68er bis heute nicht eingelöst wurde. In der zweiten halben Stunde von Rainer Trampert, 1968, ein Jahr, das keine Katastrophe war. Dann ein kurzes Intermezzo, Roger Behrens zitierte Henri Lefebvre. Dann 40 Minuten lang pointierte Michael Koltan den qualitativen Sprung vom Klassenkampf zur Kulturrevolution. Und zum Schluss zerbrach sich jetzt noch die Redaktion Sachzwang FM den Kopf darüber, wes Geistes Kind die Jugend von heute sein mag. Er ist bei der Umweltschutzbehörde. Umweltschutzbehörde, cool. Hippies, die den Planeten retten. Sieh dir doch diese Trottel bloß mal an. Sie haben sich tatsächlich freiwillig zu diesem ganzen Mist gemeldet.